Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung sind wir zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine freie Themennacht, wie immer, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier live im Radio bei 1Live und im WDR Fernsehen zu unterhalten? Der erste Anruf heute Nacht heißt Hans und Hans ist 47. Hallo Hans. Ja, hallo. Hallo Hans, was ist dein Thema? Weswegen rufst du mich an? Warum rufe ich an? Ja, wegen der Sache aus dem Brühl. Bitte? Wegen der Sache aus dem Brühl. Ach, wegen der Sache aus Brühl. Ja. Mhm. Also du sprichst dieses schwere Unglück an, genau, was vorige Woche passiert ist. Ja. Erst ein das ging groß durch die Medien. Die Hälfte eines Doppelhauses, ja, in Schutt und Asche, ja, gefallen durch einen Gas, durch eine Gasexplosion. Ja. Mhm. Warum rufst du zu dem Thema an? Weil das mein Bruder war, die Lebensgefährtin und meine Nichte. Ah. Also ein ganz naher Verwandter. Ja. Mhm. Ein sehr schlimmes Unglück. Ja, auf jeden Fall, ja. Du hast deinen Bruder verloren. Das Mädchen und die Lebensgefährtin. Lebensgefährtin, ja. Mhm. Wir kannten uns auch schon über 20 Jahre, die Lebensgefährtin. Ja. Ja. Wohnst du auch in der Nähe von Brühl? Nein, ich wohne in Köln. Ja. Ich wohne in Köln und da waren ja noch die beiden Söhne, der Marc und der Tobias. Ja, es gibt einen Sohn, also es ging hier auch groß durch die Presse in Köln, es gibt einen, ich glaube, 16-jährigen Sohn. Der war während dessen einkaufen und kam, ja, zurück und stand dann vor den Trümmern dieses Hauses. Ja, genau. Mhm. Und einen 12-jährigen Jungen, der war verschüttet und verletzt. Genau. Wie geht, ja, es dem 12-jährigen? Den 12-jährigen geht es eigentlich soweit ganz gut. Den haben wir Mittwochabend aus der Klinik geholt. Welche Verletzungen hatte er gehabt? Er hat oben an der Schulter Prellung und das Fußgelenk ist halt sehr angeschwollen. Diesbezüglich muss er halt zurzeit noch eine Schiene tragen. Mhm. Als ich das im Fernsehen gesehen habe und auch in der Zeitung gelesen habe, ging es mir wirklich durch und durch bei der Vorstellung, als ich mich in den 16-Jährigen hineinversetzt habe. Er kommt vom Einkaufen und sieht sein Elternhaus in Schutt und Asche. Wie geht es dem Jungen seelisch? Ja, ich würde sagen, so ist er eigentlich ziemlich gefasst. Ich glaube, das Schwierige kommt halt heute noch, weil heute haben wir in der Familie Verabschiedung von denen und ja, nächste Woche ist halt die Beerdigung. Du sagst die familiäre Verabschiedung, was heißt das genau? Das heißt, der Wunsch vom Älteren ist halt, dass er sich am offenen Tag von allen drei nochmal verabschieden kann. Das wird heute am Freitag sein? Genau, es wird heute am Freitag sein. Mhm. Ja. Wie ist es für dich? Dein Bruder ist ums Leben gekommen. Wie geht es dir? Ja, mir geht es relativ beschissen. Also nicht nur mir, auch meinen anderen Geschwistern. Es sind mehrere Geschwister, ja. Wirst du deinen Bruder und auch die Lebensgefährtin und das Kind auch nochmal sehen wollen? Ja, auf jeden Fall. Das ist also der Wunsch von uns allen. Wir werden also morgen alle dabei sein. Mhm. Ja. Es ist ja schon viel gemutmaßt worden, warum dieses Haus explodiert ist. Also es war eine Gasexplosion, aber was war der Auslöser? Hast du irgendeine Idee, eine Theorie? Nein, haben wir gar nicht. Gar nicht, weil das Kuriose an der Sache ist eigentlich, weil mein Bruder, meine Frau und ich, wir waren am Samstag noch in Holland auf dem Weihnachtsmarkt, waren auf dem Weg zurück und auf dem Rückweg rief dann unser Bruder bei meinem jüngeren Bruder an und meinte dann nicht, ob wir noch Lust hätten vorbeizukommen. Und dann haben wir gesagt, klar, kein Thema. Und auf einmal war das Gespräch unterbrochen. Dann haben wir versucht, ihn zu erreichen. Dann haben wir gesagt, okay, ist vielleicht ein Funkloch. Ja, ja. Dass wir ihn eben nicht erreichen. Ja, und dann so circa 20 Minuten später rief der Marc dann bei meinem jüngeren Bruder an und teilte ihm halt mit, dass das Haus weg wäre. Und dann haben wir gefragt, wie das Haus weg? Ja, das Haus wird nicht mehr da sein. Das Haus leck in Schutt und Asche. Ja, und daraufhin sind wir dann halt gleich nach Brühl gefahren. Dann haben wir halt die Katastrophe gesehen. Das kann man ja wahrscheinlich in dem Moment gar nicht glauben oder verstehen, wenn jemand sagt, das Haus ist weg. Ja, haben wir auch nicht verstanden. Wir haben auch gefragt, wie das Haus ist weg. Und mein Bruder hat halt gefragt, wie das Haus ist weg. Ja, das Haus wäre weg. Das wäre nichts mehr da. Hm. Ja, und daraufhin sind sie halt gleich nach Brühl gefahren. Wie war das, als du dann vor diesem Schutthaufen standest? Ja, Katastrophe, weil wir wollten halt wissen, ob da noch jemand rausgekommen ist. Und dann wissen wir erstmal nicht, dass halt nur der Mark da ist. Das heißt, zu der Zeit, als ihr auch schon davor gestanden habt, lag ja dein Bruder schon noch tot unter dem Schutt und auch seine Lebensgefährtin und auch die und das Mädchen auch. Ja. Wir haben ja gerade über die Ursachen gesprochen. Es stand in der Zeitung, dass ein Nachbar gehört hatte, dass geklopft wurde in dem Haus, starke Klopfgeräusche zu hören gewesen waren. Ja, das haben wir auch gehört, aber können wir uns nicht vorstellen, wo das hergekommen sein soll. Ja, ja, und wenn er einen Nagel in die Wand vielleicht geschlagen hat. Also er hat unten im Keller hat er eine Bar gebaut, also dass da vielleicht was war, aber sonst. Mhm. Hans, als ihr dann davor gestanden habt, wie lange seid ihr da geblieben? Also Wolfgang ist die ganze Nacht da geblieben und wir sind bis morgens circa 2:15 da geblieben. Wer ist die ganze Nacht da geblieben? Mein jüngerer Bruder, der Wolfgang. Ach so. Mhm. Und wir, meine Frau und ich, haben uns dann den Markt um 2:15 geschnappt, haben gesagt, okay, er muss da jetzt erstmal raus, jetzt fahren wir erstmal zu uns, dass er ein bisschen zum Schlaf kommt. Mhm. Dann sind wir halt nach Hause gefahren und er wusste halt zu der Zeit auch, dass sein Bruder halt im Krankenhaus ist. Und da war halt auch die Frage, ob wir gleich am Sonntagmorgen dahin fahren. Haben wir gesagt, klar, selbstverständlich. Und wenn in der Nacht irgendwas ist, dann mussten wir ihm halt versprechen, dass wir ihn auf jeden Fall wecken und dann auf jeden Fall, egal was ist, ins Krankenhaus fahren. Als ihr nach Hause gefahren seid, war da schon klar, dass es drei Tote zu beklagen gibt? Nein. Noch nicht? Nein. Wir haben die ganze Nacht gehofft, am nächsten Tag haben wir auch noch gehofft, wir haben wirklich bis zum Schluss gehofft, dass da irgendeiner von denen noch lebend rauskommt. Kann man da, wenn man da vorsteht, man ist ja dann geschockt, man ist wahrscheinlich unvorstellbar geschockt, unaussprechend, kann man da trotzdem weinen? Ja, doch. Also ich meine, so den Abend selber nicht, da war halt die Hoffnung da, aber wenn dann die Nachricht kam, dass wir den einen oder anderen da gefunden haben, dass er halt so nicht mehr lebt, da saßen wir alle schon ziemlich geschockt, dann haben wir auch wirklich alle geweint. Hm. Wie war dein Verhältnis zu deinem Bruder? Ja, mal gut, mal weniger gut, wie es halt unter Geschwistern ist. Hm. Ja, also, wir haben eigentlich schon regelmäßig Kontakt gehabt, ne, aber es gab einmal Zeiten, da hat man sich mehr gesehen, es gab einmal Zeiten, da hat man sich weniger gesehen, aber wenn es drauf ankam, konnte sich die Familie immer aufeinander verlassen. Ja. Und so ist es jetzt auch, dass du oder ihr übernehmt jetzt die Verantwortung für die beiden Jungs? Ja, meine Frau und ich, ja. Das ist schon ganz klar. Ja. Die werden dann bei euch auch wohnen, die beiden. Ja, wir haben das auch in der Familie zusammen besprochen, haben uns zusammen hingesetzt, was am sinnvollsten für die Jungs wären. Und da meinte halt meine ältere Schwester, was denn die Jungs wollen, aber gesagt, wir haben sie gefragt und die würden gern bei uns bleiben. Dann meinst du nur, okay, dann brauchen wir über dieses Thema nicht mehr diskutieren und ihr könnt die Hilfe der Familie, könnt da wirklich drauf zählen. Wir haben ja die Jungs alles verloren, was sie hatten. Alles. Ja, von den Winterschuhen bis zu persönlichen Gegenständen, alles. Ja, genau. Hier in der im Kölner Express und im Kölner Stadtanzeiger, ich habe das gelesen, gab es einen Spendenaufruf, ein Spendenkonto, um halt Spenden zu ermöglichen für die Jungs. Weißt du da was drüber, Näheres? Nein, eigentlich nicht, nur dass die Stadt Brühl halt ein Spendenkonto für die Jungs eingerichtet hat. Ja. Ne, so, das wissen wir, aber mehr wissen wir halt auch nicht. Wir werden mal jetzt rausbekommen, wie dieses Spendenkonto lautet und werden das gleich mal einblenden. Mhm. Und wer interessiert ist an dem Spendenkonto, kann sich auch an uns wenden und wir reichen das dann sehr gerne weiter an euch, wer den Kindern helfen will, weil es muss ja alles neu gekauft werden. Ist nichts da. Darf ich fragen, bist du ein wohlhabender Mann? Nein. Also könnt ihr es auch sehr gut gebrauchen, wenn da Spenden kommen. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Nun war ja auch zu lesen, dass die verstorbene Frau, die Lebensgefährtin deines Bruders, war nicht die leibliche Mutter des 16-jährigen Jungens. Von beiden. Von beiden. Drei nicht, ne? Genau. Mhm. Was ist mit der leiblichen Mutter? Die ist vor 6 Jahren leider schon verstorben. Ach, die ist auch verstorben? Mhm. Sind also voll weisen, die beiden. Das heißt, die Kleinen kriegen das aber richtig vom Schicksal, die kriegen es richtig ab. Ja, sind richtig gebeutelt in der Hinsicht, ja, richtig. Mhm. Nun steht ja morgen ein schwerer Tag euch bevor, wenn ihr die Verstorbenen nochmal seht. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Verstorbenen sehr, sehr verletzt waren durch die Verschüttung. Hat man sich darum gekümmert? Dass ja, also darum wird sich wirklich gekümmert. Also. Und so wie es heißt, sehen da allerdings alle drei eigentlich ganz gut aus, so dass man sich die auch wirklich anschauen kann. Mhm. Hast du Angst? Hast du Angst morgen vor der Begegnung? Ja, auf der einen Seite schon, klar. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das gut ist. Vor allen Dingen, wenn der Wunsch jetzt von euch allen geäußert wurde, auch von dem 16-jährigen Jungen. Ja. Und das heißt, man kann nochmal Abschied nehmen. Genau. Und der Tod bekommt auch nochmal eine ganz andere Realität als nur dieses schreckliche Unglück und das verschüttete Haus. Genau. Ne, weil man hat ja von denen nichts mehr gesehen. Und so sieht man sie halt nochmal, dann weiß man, okay, sie sind wirklich da. Mhm. Du sagst, der Kleine ist jetzt aus dem Krankenhaus zurück. Mhm. Kleine ist auch schon 12 Jahre alt. Jetzt 12, ja. Wie ist denn seine seelische Verfassung? Du hast gerade über die körperliche Verfassung gesprochen. Ja, das ist bei Tobi halt ein bisschen schwer zu erkennen, weil Tobi ist halt ein bisschen geistig behindert, weil der kam als Frühchen zur Welt. Ach so. Mh. Ja, und wie soll man das beschreiben bei ihm? Er drückt sich halt nicht so aus. Hat das denn verstanden, was passiert ist? Verstanden hat er das. Verstanden hat er das auf jeden Fall, ja. Weil wir waren Sonntag im Krankenhaus und es wurde halt gesagt, es ist jetzt sinnvoll, dass man ihm erklärt, was los ist, weil er eben immer nach seinem Papa, nach seiner Mama und nach seiner Schwester gefragt hat. Dass es also sinnvoll wäre, ihm jetzt die Wahrheit zu sagen. Ja, ja. Und er wird dann auch morgen an die offene Särge mitkommen. Ja. Das heißt für euch, für deine Familie, kommt jetzt eine neue riesige Verantwortung auf euch zu? Ja, auf jeden Fall. Zwei neue Menschen. Ein Mensch ist noch behindert. Das ist natürlich dann noch eine große Verantwortung. Mhm. Ja. Aber das bist du deinem Bruder schuldig. Ja. Mhm. Ja. Es gab auch keine großen Diskussionen, ob wir die jetzt nehmen oder nicht nehmen. Mhm. Das war eigentlich relativ schnell klar, dass wir sagen, okay, wir nehmen die bei uns auf. Also wir werden das weiter in der Presse verfolgen, was dann nun als Ursache vorliegt. Mhm. Ich glaube, Spezialisten sind dabei, das Ganze zu untersuchen. Ja. Von dem Haus, die ganzen Trümmer sind weggeräumt worden. Ja, ja. Da ist nichts mehr übrig. Nein. Unfassbar. Ja, ist nichts mehr da. Mich haben die Bilder in der Zeitung so ein bisschen daran erinnert, an den Einsturz des Stadtarchivs hier in Köln. Ja. Das war ja auch dann ein Trümmerhaufen und es war alles weg. Mhm. Mein tief mit empfundenes Mitleid, Hans, für euch alle, für eure Familie. Danke. Nochmal der Hinweis zu diesem Spendenkonto. Also wir machen uns schlau und blenden das ein. Und für die Radiohörer oder auch für die das dann nicht so schnell mitschreiben können, bitte wendet euch an uns und wir reichen das weiter, damit die Jungs zumindest mit dem Nötigsten versorgt sind und Kleidung, Schuhe, was man halt so braucht, was halt gekauft werden kann. Ja. Genau. Mhm. Ja. Also dann wünsche ich viel Kraft für morgen, für den schweren Tag, Hans. Mhm. Und auch natürlich für die nächste Zeit, weil das wird natürlich alles immer wieder nach oben kommen. Und, ja, klar. Ja. Von Herzen alles Gute dir und der Familie und den Jungs auch. Schöne Grüße. Alles klar. Auf Wiedersehen. Okay. Dann danke ich. Okay, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt, kostenfrei. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Hier ist Sina und Sina ist 21. Guten Morgen, Sina. Guten Morgen. Hallo, Sina. Um was geht's bei dir? Ja, ich stehe seit gestern Abend um 20 vor 8 auf der A3 von Oberhausen Richtung Köln. Ich versuche nach Düsseldorf zu kommen zu meinem Freund. Das heißt, wie viele Kilometer liegen noch vor dir? In etwa 15. 15? Und ihr steht fest im Schnee? Ja, zum Glück geht es mittlerweile auf der linken Spur ein bisschen vorwärts. Mhm. Aber auf Sandstreifen rechts und Mitte, da sind nur LKWs, die alles blockieren und teilweise auch die Fahrer, die schon ihre Fahrerhäuschen zugezogen haben und schlafen. Also hier geht echt wirklich gar nichts mehr. Ich bin auch vorhin, musste ich ganz dringend zur Toilette, da habe ich überlegt, boah, läufst du jetzt zum Rastplatz und... Mhm. Also ja, wie macht man das, wenn man dann zur Toilette muss und man steht da mitten im Stau? Ja, das habe ich mir auch gedacht. So als Frau ist das ja nicht so einfach, ne? Ja. Wie hast du es gelöst? Ja, ich habe mich als erstes umgesehen, ob eventuell ein Reisebus in der Nähe ist, den man fragen könnte. Ja. Ja, der Herr hatte mich dann aber leider abgewiesen, da auch so viele Kinder im Bus waren und die auch schon seit 6,5 Stunden unterwegs waren wohl. Ja, und dann habe ich gedacht, alles klar, das halte ich nicht aus, läuft zum Rastplatz Entenfang. Ja. Das war dann auch nur noch ein guter Kilometer in etwa. Ja. Ist das aber, es ist so glatt auf der Straße, es ist unglaublich. Ich bin auch hingefallen unterwegs dann. Und währenddessen, als du dann zu der Raststätte gegangen bist, hast du das Auto auf der Autobahn stehen lassen? Ja, das habe ich dann auf dem Standstreifen geparkt, so gesehen. Ja. Und mit 100.000 anderen Autos. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, wir haben es ja gerade hier in 1 Live auch gehört, in den Nachrichten, dass über 100 Kilometer Staus in Nordrhein-Westfalen noch sind. Ja. Geschweige denn, was in anderen Bundesländern noch los ist. Wann bist du losgefahren gestern Abend? Um 20 vor 8, um 19.40 Uhr ungefähr. Das ist Wahnsinn. Das war normalerweise eine halbe Stunde. Aber da war es natürlich schon ganz heftig am Schneien. Warum bist du überhaupt gefahren? Ja, weil ich unbedingt zu meinem Freund nach Düsseldorf fahren wollte. Ja, ja. Aber ja. So geht das dann. Also die Zeit war es hier in Köln auch wahnsinnig. Also da habe ich so gedacht, wenn man jetzt nicht fahren muss, sollte man auf jeden Fall das Auto stehen lassen. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Gab es irgendwie, hat irgendjemand was geholfen? Irgendwie Getränke verteilt oder? Oh ja, die LKW-Fahrer, die sind ganz toll. Also da haben viele haben Decken verteilt an die Autos, an die Autofahrer oder... ein LKW-Fahrer hat auch ein Ehepaar, ein älteres, zu sich ins Fahrerhäuschen geholt, damit sie sich wärmen können. Das ist ja nett. Manche LKW-Fahrer haben auch sogar aus ihren Thermoskannen Kaffee und Tee verteilt. Also das sind wirklich sehr, sehr hilfsbereite Kraftfahrer. Da werden die sich freuen. Und wir alle schimpfen so oft auf die LKW-Fahrer, ne? Wenn die Autobahnen blockieren und alles so voll ist. Aber das ist ja sehr nett. Schönen Gruß an die LKW-Fahrer. Es werden uns bestimmt ganz viele zuhören, glaube ich jetzt. Du sagst, ja, denke ich auch. Du sagst, jetzt geht's ein bisschen voran schon? Ja, ein klein bisschen läuft. Also ich fahre so, ja, vielleicht keine 10 km/h. Ja, ich hoffe, dass es aber keine Unfälle gegeben hat in deinem Umfeld. Hast du irgendwas gesehen? Nee, also davon habe ich gar nichts gesehen. Sehr gut, sehr gut. Also es sind nur in Anführungszeichen Staus und keine Unfälle, keine schweren Unfälle. Auch keine querstehenden LKW. Nee, aber meine Information ist jetzt auch, dass wohl alle LKWs von der Autobahn runtergeleitet werden. Ja. Und die Autobahn für alle LKWs wohl gesperrt ist. Das ist eine ganz spektakuläre Entscheidung. Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht erinnern, so etwas mal erlebt zu haben hier in NRW, dass keine LKW mehr auf die Autobahn dürfen. Ja, also ich telefoniere die ganze Zeit immer zu Hause mit meiner Mutter. Die gibt mir immer wieder Infos aus dem Internet und da hatte sie das dann gelesen. Das heißt, wenn es jetzt 15 Kilometer, wenn es jetzt langsam vorangeht, wenn du Glück hast, bist du vielleicht um 3 Uhr oder so dann endlich bei deinem Freund. Auch das wäre schön. Und kannst endlich kuscheln. Ja. Also in der Tat sollte man, wenn man im Winter unterwegs ist, immer eine Decke bei sich haben. Habe ich auch, 2 sogar. Ja, sollte man wirklich haben. Und ein bisschen was zu trinken ist auch nicht schlecht. Und reichlich Benzin vor allen Dingen, ne? Oder Diesel. Ja, ich habe zum Glück den Tank voll gehabt, als ich losgefahren bin und habe auch ehrlich gesagt die ganze Zeit den Motor laufen, weil es sonst einfach viel zu kalt wäre. Ich glaube, die Sache, die Lage entspannt sich jetzt etwas, zumindest hier in Köln, schneit es nicht mehr. Schneit es bei euch da noch? Also bei mir schneit es auch schon seit 10, 11 Uhr nicht mehr, das ist schon länger. Okay, dann kann man ja hoffen, dass sich die Lage zumindest in NRW etwas entspannt und ihr... alle dann wohlerhalten, hoffentlich bald dahin kommt, wo ihr hin wollt. Ich sehe hier gerade eine elektronische Tafel. Da steht Fahrverbot für LKW über 7,5 Tonnen im Bezirk Düsseldorf. Ja, genau. Bitte Rastplätze anfahren. Ja. Sinan, wahnsinnig. Also sowas haben wir, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir sowas mal erlebt haben. Ja, ich auch noch nicht. Ich wünsche dir, dass du gut nach Hause kommst. Ich wünsche allen, dass sie gut nach Hause kommen und vor allen Dingen gesund zu Hause dann auch sein werden. Ja, danke schön. Alles Gute, tschüss. Dankeschön, tschüss. Ich sehe gerade, meine tollen Kollegen im Hintergrund haben die Spendennummer rausgekriegt für die Jungs aus Brühl und die wird gerade eingeblendet und für die Radio-Zuhörer, wenn ihr die Spendenkontonummer haben wollt, bitte meldet uns. Wir schicken euch das sofort dann zu und dann kann man unkonventionelle Hilfe leisten, was ich sehr toll finde. Nico ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Nico. Hallo, Domian. Hi, Nico. Um was geht's bei dir? Ich möchte darüber sprechen, dass ich meinen Körper verkaufe, und zwar für Geld, also praktisch Callboy bin. Mhm. Seit wann? Seit ungefähr einem Jahr mittlerweile, also etwas über einem Jahr. Ja. Wie arbeitest du und wo arbeitest du als Callboy? Man schaltet Kontaktanzeigen oder schreibt sich im Internet und verabredet sich dann und meistens ist es bei mir zu Hause direkt. Mhm. Ja, und dann kommen die Männer eben zu mir und vorher wird schon geklärt, was gemacht wird, wie viel es kostet, also je nachdem, was sie halt machen wollen. Ja, und dann findet es immer bei mir statt. Ja, du bedienst ausschließlich Männer oder auch Frauen? Nur Männer. Bist du schwul? Ja. Ja. Warum machst du das? Also am Anfang habe ich es wirklich gemacht, weil es einfach ein finanzieller Anreiz war, weil ich habe eine eigene Wohnung, ich studiere zurzeit. Was studierst du? Ich studiere Sozialmanagement. Was für Management? Sozialmanagement. Sozialmanagement. Ja. Was ist denn das? Ist das hat man früher Sozialpädagogik dazu gesagt? Nein, es ist mehr so eine Führungsposition in Krankenhäusern. Ah, verstehe. In Kindergärten. Ah, verstehe. Mhm. Okay. Ja. Ja, das weiß ich gar nicht mehr, wo ich... Ja, also, du studierst und hast... Das waren anfänglich finanzielle Überlegungen, dass du das machen wolltest, sagst du. Genau, da und irgendwann, jetzt habe ich zwar einen Nebenjob und jobbe in einem Café als Bedienung, aber man gewöhnt sich irgendwann an die finanziellen Rückhalt, den man dann halt dadurch halt hat und macht es dann irgendwie weiter. Also ich bin da bisher noch nicht rausgekommen. Ja. Wie findest du es denn? Wie empfindest du es? Also dein Team hat mich das vorhin schon gefragt. Also es ist auf jeden Fall wie, als wenn ich mit einer Frau schlafen würde, kein sexueller Anreiz oder irgendwie sowas da. Mhm. Es ist halt schon, man muss die Augen zumachen, man muss eine Rolle spielen, man muss, dem Kunden eben das geben, was er möchte, nämlich, dass er denkt, dass es Spaß macht. Wie gelingt es dir dann, wenn du keinerlei Anreiz dabei empfindest, wie gelingt es dir dann, eine Erektion hinzubekommen? Also das ist wie ein Schauspieler praktisch. Mhm. Also ich mache einfach die Augen zu, lass einfach die, es ist ja trotzdem eine Stimulation dann irgendwie, und versuche dann halt einfach, an irgendjemand anders zu denken oder einfach an gar nichts zu denken. Mittlerweile schalte ich einfach nur noch die Gedanken ab, weil es einfach nur noch Routine geworden ist. Und das funktioniert? Und das funktioniert, ja. Mhm. Was sind das für Leute? Was sind das für Männer, die zu dir kommen oder die deine Dienste in Anspruch nehmen? Das sind es sind auf jeden Fall meistens sehr wohlhabende Männer, also irgendwelche Selbstständigen, die von viel weiter wegkommen eigentlich. Mhm. Ältere? Immer mit dem Auto. Vom Alter her, also das fängt bei 20 an. Ja. Und geht bis 50, Ende 50. Sind das Männer, die, ich sag mal, ein ganz normales bürgerliches Leben mit Familie und so führen, eventuell? Also man muss ja dazu sagen, dass die meistens eine halbe Stunde herkommen und eine halbe Stunde dann reden möchten, weil sie dann einfach den sozialen Kontakt suchen oder auch mal sich aussprechen wollen, dass sie halt auf Männer stehen und sowas. Und da hast du schon recht. Also es gibt schon teilweise Männer, die gehen damit ganz offen um und sagen, ich habe eine Frau zu Hause, ich habe eine ganze Familie vielleicht zu Hause sitzen und ich kann mich einfach nicht outen in meiner Position, vielleicht auch beruflich. Mhm. Und da kommt dann halt zu mir und spricht dann darüber einfach eine halbe Stunde und will dann eben noch zusätzlich den Sex haben. Also das heißt zu dem... Zu dem Sex gibt's ist das also die Regel, dass die auch sprechen wollen oder geht's manchmal auch zack, zack, direkt zur Sache? Also die Regel ist es eigentlich schon, dass auch sich erst kennengelernt werden muss und ein bisschen, dass man halt gegenseitig ein bisschen warm wird. Mhm. Und dass man halt auch, wie gesagt, einfach über, sei es das Wetter oder den Beruf, irgendwas redet. Mhm. Ist schon ganz wichtig. Meistens ist dann wirklich die Hälfte der Zeit einfach nur noch der Sex. Ist das oberste Gebot bei dir mit Gummi? Ja, auf jeden Fall. Gibt's keine Ausnahme? Da gibt es keine Ausnahme. Da gibt es auf jeden Fall Männer, die jedes Mal versuchen, da was dran zu machen. Aber das ist so eine Regel, die steht bei mir ehrlich? Ganz hohe Priorität. Das finde ich immer wahnsinnig. Das erzählen ja weibliche Huren auch oft, dass es immer wieder Freier gibt, die das wollen. Das ist unfassbar. Ich habe auch eine totale HIV-Phobie irgendwie. Ich lasse mich auch ständig testen. Und also damit könnte ich überhaupt nicht leben und das könnte ich überhaupt nicht. Wie viele Kunden hast du denn am Tag? Um Gottes Willen, nicht am Tag. Nicht am Tag. Also ich studiere ja, da bin ich ja schon mal ausgelastet. Mhm. Dann gehe ich in den Kaffee noch arbeiten, bin also zusätzlich noch ausgelastet. Also das ist immer, wenn es sich mal ergibt, nebenbei mache ich das. Einmal in der Woche? Höchstens. Also es ist auch manchmal ist es halt so, das ist ein, zweimal am Tag schon, aber dann ist es auch wieder mal zwei Wochen nichts. Oder also das kann man nicht so genau sagen, wie es halt immer gibt. Und was kostest du? 100 Euro pro Stunde ungefähr immer. So. Ja. Mhm. Bist du der Durchschnitt, ja. Gibt es Momente oder gibt es auch Gäste oder Kunden, wie immer man das nennen mag, vor denen du dich ekelst und du besonders die Augen zu machen musst? Ja, es gibt schon schwierige Fälle. Also es gibt auch teilweise Wünsche, die ich dann auch ablehnen muss, die ich dann auch nicht mitmache. Also ich ziehe da schon ganz strenge Grenzen, weil es natürlich schon ein Beruf ist, wo man ist allgemein schon irgendein Ekel dabei, so ein Grund, wo man sich überwinden muss. Und dann gibt es aber auch Sachen, wo man wirklich sagen muss, nee, das macht man nicht mit, weil sonst... Mhm. Wo ist deine Grenze? Wo hast du schon mal gesagt, nee, das mache ich nicht, Schluss aus? Also zum Beispiel, also es gibt ja ganz verschiedene Fetische. Mhm. Das ist so, das fängt schon bei Sadomaso an, also so leichte Sachen mögen noch gehen, wenn man ein bisschen dominanter sein soll und einfach so eine Rolle spielen soll, das geht, funktioniert noch. Mhm. Aber sobald es dann irgendwie mit Schmerzen oder so anfängt, dann das nicht fängt schon auf. Mhm. Oder bei irgendwelchen Körperflüssigkeiten oder Körpersekreten, die eigentlich nicht in den Mund gehören und sowas, da lehne ich dann auch gerne mal ab. Verstehe. Wer weiß das aus deinem privaten Umfeld, dass du das tust? Eine einzige Person, ein relativ guter Freund. Und sonst niemand? Deine Eltern? Ach, um Gottes Willen, nein. Würden aus allen Wolken wahrscheinlich fallen, wenn die das erfahren würden. Wahrscheinlich, weil sie sich das halt so schlecht vorstellen können, weil es ist ja auch, also ich habe auch viele Bücher und Dokumentationen gesehen, um halt auch, bin auch mit anderen Callboys in Kontakt getreten, um halt auch um halt auch darüber sprechen zu können, weil es ist ja immer so eine Sache, wenn man das zwar erlebt, aber dann irgendwie nicht drüber sprechen kann, dann belastet einen das ist ja auch irgendwo. Und dass das eigentlich ein Beruf ist, der, ja, das ist wahrscheinlich das älteste Gewerbe der Welt, gab es schon da irgendwelche, ne? Ich glaube allerdings, Nico, dass das... Aber es ist trotzdem irgendwie so einen negativen Touch hat noch in der Gesellschaft. Und deshalb auf jeden Fall, also wenn es jemand rausfindet, das wäre Hilfe. Meine Eltern auf keinen Fall, das würde ich denen nie beichten. Ja. Ich glaube, dass man sehr hart gesotten sein muss. Man muss ja sehr innerlich sehr stark sein, wenn man in diesem Job arbeitet, sowohl als Frau als auch Mann. Ich hätte am Anfang gedacht, dass es mich mehr psychisch belastet irgendwie. Aber ich habe irgendwie einen Weg gefunden, ich weiß selber nicht, wie ich das mache, dass ich wirklich wie den Schalter umdrehe, wenn der Kunde kommt und dann komplett wieder umschalten kann. Ja, aber ich habe immer Sorge, wenn ich das höre, dass jetzt in deinem Fall, dass deine Sexualität Schaden nimmt davon, deine private Sexualität. Kannst du da noch so ganz klar trennen voneinander? Also bei mir funktioniert das eigentlich, ja, funktioniert das super. Also, hast du einen Freund? Ich habe einen Freund, ja. Weiß der Freund das? Nein, das weiß nur ein guter Freund, aber der weiß es nun gerade nicht. Boah, Nico, da fängt es ja schon an. Mhm. Da ist schon Schluss mit lustig. Du kannst doch deinem Freund sowas nicht antun. Du kannst doch nicht am Strich gehen, auf Deutsch gesagt, und eine Liebe haben, der du das nicht sagst. Wie schlimm ist das für deinen Freund, wenn der das rauskriegt? Ich wüsste nicht, wie der damit umgehen könnte oder ob er überhaupt damit umgehen könnte. Wie lange bist du mit dem schon zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre und du bist seit einem Jahr in diesem... Wundert der sich nicht, dass du plötzlich ein bisschen mehr Kohle hast oder irgendwie auch zeitlich anders eingespannt bist? Wir sehen uns... Also er wohnt nicht bei mir. Mhm. Ich habe eine eigene Wohnung, er wohnt noch bei seinen Eltern und studiert aber auch hier in der Stadt. Mhm. Und ja... Also ich bin ja schon so zeitlich eingeschränkt durch den Job, durchs Studieren. Okay, das merkt dadurch, dass wir uns trotzdem regelmäßig sehen, lässt sich das ziemlich gut vertuschen eigentlich. Hast du kein schlechtes Gewissen vor ihm? Kann man so nicht sagen. Weil ich mache es ja nicht aus dem sexuellen Hintergedanken heraus, sondern mehr aus dem finanziellen. Und natürlich, aber du sagst es ihm nicht. Wenn, dann hättest du mit offenen Karten vor einem Jahr spielen müssen, hättest du sagen, pass auf, ich plane sowas zu machen, was sagst du dazu? Habe ich von deiner Seite aus grünes Licht? Geplant war das ja auch nicht. Ich bin mehr so, das war so eine spontane Entscheidung, das einmal anzufangen und dann... Wie macht man das überhaupt beim ersten Mal? Wie macht man da auf sich aufmerksam? Also es geht über ganz verschiedene Wege. Einmal über natürlich Kontaktanzeigen in Zeitungen, die man stellen kann. Ja. Oder auch über diverse Internetplattformen. Da ist ja heutzutage, kann man da sehr schnell Kontakte und so hast du es gemacht? Beides, ja, genau. Ja. Wie lange willst du es denn noch machen? Ja, das ist natürlich die Frage. Ist die Frage, finde ich auch. Das ist die Frage. Also es ist schwierig zu sagen, ich höre jetzt einfach auf damit, weil es, wie gesagt, das ist halt einfach... Der finanzielle Hintergedanke daran ist einfach zu groß, oder jetzt einfach zu sagen, ja, ich höre jetzt einfach auf. Mhm. Weil mein Lebensstandard würde sich dann natürlich schon verringern. Auch wenn ich das jetzt nicht so oft mache, aber das trotzdem ist das schon leicht verdientes Geld. Ja, gut, das muss man in Kauf nehmen. Das ist natürlich die Schattenseite. Was du natürlich schon gesagt hast mit meinem Freund zum Beispiel, das ist schon so eine Sache, wo ich mir auch ständig drüber Gedanken mache, wo ich auch denke, solltest du es ihm nicht lieber sagen? Und dann sagt die andere das Kontra dagegen wäre aber, dass er sich bestimmt von mir trennen würde, nichts mehr mit mir zu tun haben würde und es würden dann noch mehr Menschen wissen und also, ja, aber da hast ich du wüsste nicht, wie ich es ihm sagen sollte. Ja, indem du es ihm genauso sagst, wie du es mir gerade gesagt hast. Da hast du dich in eine Sackgasse manövriert. Wenn du dir vorstellst, beispielsweise umgekehrt, er würde sowas machen und er würde es dir verheimlichen und stell dir mal vor, das kommt irgendwie raus. Es gibt ja die verrücktesten Zufälle, dass es dann rauskäme und er erfährt das über irgendjemand anderen. Über einen Kunden von dir oder irgendwie, ich weiß nicht. Das kann man gar nicht vorher theoretisch sagen. Hm. Wie schlimm ist das für dich? Hast du das? Es würde drauf ankommen, wie er reagieren würde dann. Ja, natürlich. Deswegen, jeder Tag, der vergeht, desto mehr versinkst du in dieser Lüge. Oder in dieser merkwürdigen Verschwiegenheit. Das belastet mich aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie nicht so sehr, wie ich gedacht hätte. Oder den inneren Konflikt habe ich gar nicht, wie du den jetzt gerade beschreibst, dass ich so eine innere Sackgasse habe und denke, erzählst du es jetzt deinem Freund oder nicht? Ich mache mir da gar keine Gedanken drüber. Warum hast du mich Job, wie jeder andere. Ja, okay, wenn du jetzt Solo wärst, so würde ich auch sagen, okay, wenn es dein Ding ist und ich will da gar nicht moralisch drüber urteilen. Warum hast du mich denn angerufen? Also es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, schwierig, mit irgendjemandem darüber zu reden. Also überhaupt mal darüber zu sprechen, verstehe. Überhaupt mal darüber zu sprechen, überhaupt mal Erfahrungen auszutauschen und ich suche da einfach immer Kontakte, mit denen ich das halt machen kann. Es gibt halt nicht so viele. Also Nico, diese Bedenken habe ich dir jetzt gesagt, das sind für mich ganz klare moralische Bedenken deinem Freund gegenüber. Das finde ich einfach nicht korrekt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich einfach an dich appellieren möchte, dass du dich sehr streng im Auge haben musst, dass deine Psyche und deine Sexualität keinen Schaden nimmt. Du sagst, das ist alles okay, aber ich sag's halt nochmal jetzt an dieser Stelle. Das mit dem Freund musst du klären, finde ich. Damit du dir auch in die Augen gucken kannst im Spiegel und dass du gerade da stehst. Im Moment stehst du nicht gerade da, finde ich. Wir haben schon lange gesprochen. Ich wünsche, wie auch immer alles ausgeht, sehr, sehr viel Glück für dich und alles Gute. Dankeschön. Und bleib gesund bei der ganzen Sache und entscheide richtig. Okay. Alles Gute, Nico. Schöne Weihnachtsfeiertage. Danke, auch. Dir auch. Tschüss. 0800 220 5050, 1 Uhr 35 und 40 Sekunden. Und hier ist Monika. Und Monika ist 69. Morgen, Monika. Hallo, Domian. Hallo, Monika. Was ist dein Thema? Ich rufe zum Thema gestern an. Ich habe vergeben. Ja. Und zwar bin ich von meinem Bruder als junges Mädchen, als kleines Mädchen, jahrelang sexuell missbraucht worden. Wie alt warst du da? Welchem Alter? Ja, ungefähr von 6 Jahren bis 9 oder 10. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Und wie alt war dein Bruder damals? Der war 8 Jahre älter. Ja. Das ist schon viel. Das ist viel, ja. Sexuell missbraucht heißt, dass er mit dir geschlafen hat? Ja. Also ist vergewaltigt worden. Du bist vergewaltigt worden. Ja, ich habe das aber nicht so empfunden. Ich weiß es nicht mehr, aber ich frage mich heute immer, warum habe ich das mitgemacht? Ich hätte ja weglaufen können. Ich weiß nicht, womit mein Bruder mich geködert hat. Ja Gott, du warst ein 6-jähriges Mädchen. Wahrscheinlich hat er dir gedroht. Nein, weiß ich nicht. Vielleicht hat er mir Bonbons gegeben. Ich hatte ja immer Hunger. Ich war so dünn und hatte Hunger. Vielleicht hat er mir Schokolade gekauft. Oder ich weiß es nicht. Hat dir das nicht wehgetan? Weiß ich auch nicht. Weißt du nicht mehr? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, das habe ich gestern schon zu deinem Kollegen da gesagt, der Spermageruch, der geht mir nicht aus dem Sinn, der mein ganzes Leben lang, da könnte ich kotzen, wenn ich das, ich dann nur dran denke, das war eigentlich schon auch schlimm. Aber dass es wehgetan hat oder so, da habe ich keine Erinnerung. Ich habe das ja auch jahrelang dann verdrängt, dass ich bin dann. Musstest du ihn auch oral befriedigen? Nein, das nicht. Ja. Du sagst ungefähr vom 6. bis 10. Lebensjahr. Wie kam es, dass er dann von dir abgelassen hat, als du... Er hatte dann eine Freundin. Ach so. Du kamst auch damals nicht so auf die Idee, das deiner Mutter, dem Vater zu sagen. Das hat überhaupt keiner gewusst. Das hat kein Mensch gewusst. Meine Mutter, der habe ich das erzählt, da war ich dann schon 45. Meine Mutter ist vor 2 Jahren gestorben. Die ist 98 Jahre alt geworden. Und als ich ihr das gesagt habe, da hat sie zu mir gesagt, was, darüber regst du dich auf, das kommt doch überall vor. Und ich habe das meinem Bruder vergeben, aber das habe ich meiner Mutter nicht vergeben. Das finde ich auch einen schlimmen Satz deiner Mutter. Da kann ich heute noch weinen. Ja, finde ich auch sehr schlimm. gerade als so erfahrene Frau, die sie da war, zu dem Zeitpunkt, ja, als sie das gesagt hat, hätte sie völlig anders reagieren müssen. Ja, hat sie aber nicht. Du hast deinem Bruder vergeben, dass er das getan hat. Ja. Wann? Schon lange. Ich bin ja dann auch, ich bin depressiv geworden, und zwar komischerweise. Ich habe eine Tochter, ich habe dann geheiratet mit 24, habe mit 25 eine Tochter bekommen, und als sie eingeschult wurde mit 6 Jahren, da bin ich depressiv geworden. Mhm. Ich bin an dem Tag, wo sie eingeschult worden, in so eine psychiatrische Klinik gekommen. Und leidest du heute? Heute denke ich mir, das muss daran gelegen haben. Mir damals gar nicht klar geworden. Ja, absolut, das kann durchaus sein. Leidest du heute immer noch unter Depressionen? Ja, ab und zu habe ich Depressionen. Aber ich habe einen ziemlich schlimmen Werdegang dann gehabt. Ich habe dann Magersucht bekommen. Ich habe Bulimie gehabt. Das ist aber jetzt alles gut. Ich komme nochmal auf meine Frage zurück. Wann hast du ihm vergeben? Wie alt warst du da? Ich habe das schon relativ früh gemacht. Und warum hast du es gemacht? Ja, ich denke, wir haben alle Fehler. Und ich kann ihn nicht verurteilen. Ich meine, ich denke, er war 14 oder so. Der hat vielleicht auch nicht gewusst, was er getan hat. Naja, aber hinterher war er schon älter. Ja. Er war schon 18. Ja. Und in der Zeit, als du jung warst, ihr jung wart, war Sexualität ja noch viel tabuisierter als heute. Und der hat schon geahnt, dass er Unrecht getan hat. Da bin ich sicher. Ja, ich habe ihn dann einmal während eines psychiatrischen Aufenthaltes in der Klinik zu mir bestellt, und da ist er zu mir gekommen. Wir haben aber nicht über diese Sache gesprochen, was passiert ist, sondern ich habe zu ihm gesagt, weil ich immer denke, er muss ja auch Angst gehabt haben, dass das mal rauskommt vor seiner Familie oder so. Da habe ich zu ihm gesagt, du brauchst keine Angst haben, ich werde das nie jemandem erzählen. Und er hat sich aber niemals entschuldigt oder wir haben das nie angesprochen. Als du das gesagt hast, ohne zu sagen, um was es geht, wie hat er denn darauf reagiert? Was hat er gesagt? Er hatte nur gesagt, ja, ist ja gut, ist ja gut. Also er wusste schon, um was es ging? Ja, natürlich. Das heißt, der hat schon ein mega schlechtes Gewissen. Mhm. Und ich habe das, sonst weiß das eigentlich keiner. Ich habe es meinem Mann damals auch erzählt, und ich habe es meiner Tochter erzählt, als meine Tochter ungefähr 20 war. Mhm. Und die ist so sauer auf meinen Bruder, die hasst den wie den Tod. Und jetzt haben wir vor 2 Jahren ist meine Mutter verstorben, ein großes Haus zusammen geerbt, mein Bruder und ich. Hm. Und das ist jetzt eine Erbengemeinschaft. Und meine Tochter, die sagt dann, pass nur auf, dass der dich nicht betrügt mit den Geldsachen. Und der hat dir schon so viel angetan. Und pass nur auf, dass der dich nicht betrügt. Und da bin ich aber überzeugt, das würde er niemals wagen, mich um einen Pfennig zu betrügen. Ja, wie ist denn überhaupt jetzt oder überhaupt in den ganzen vergangenen Jahren euer Verhältnis dann gewesen, dein Verhältnis zu deinem Bruder? Ja, wir haben uns immer so alle... Also einmal, ich bin so ein bisschen zitterig, mal im Jahr gesehen. Jetzt bin ich ja auch Witwe seit 4 Jahren, und dann kommen die mich so mit einer Frau, so 4-mal im Jahr kommen sie mich besuchen. Wohnt ihr weit auseinander? Nein, 30 Kilometer ungefähr. Also so ein eher normales verwandtschaftliches Verhältnis, nicht gerade so eng, aber... Ja, so sehr normal, aber... Mhm. Und das steht ja irgendwie, er muss ja auch, ich denke mal, der muss doch auch daran denken. Wenn ich ihn sehe, fällt mir das ja sofort wieder ein. Der muss doch auch zeitlebens daran denken. Mhm. Oder er hat es so perfekt. Wie viele Jahre liegt das jetzt zurück, dass du ihm das gesagt hast? Ich habe dir das vergeben. 25 Jahre. Vielleicht hat das jetzt so verdrängt, dass er es gar nicht mehr, weißt du. Ich denke jetzt 77, ich meine. Naja, aber dir hat er sehr viel Leid angetan, und dich hat er seelisch sehr verletzt. Das heißt, für dich ist es ein Lebensthema, Lebenstrauma, wollte ich sagen. Ja. Für ihn, irgendwann ist das Vergangenheit, und es ist schon eine Schweinerei, ne? was so alles passiert und wie viele Menschen davon betroffen sind. Was ich da eben gerade wieder gehört habe, wie man seiner Seele durch sowas auch Schaden... Meine Seele hat Schaden genommen, obwohl ich hatte das ja auch jahrelang verdrängt. Das ist dann erst hochgekommen, als meine Tochter 6 Jahre alt wurde. Mhm. Da bin ich quasi krank geworden, und da kann ich mir jetzt selber so ein Bild machen. Du bist aber... Ich gedacht, die ist jetzt in dem Alter und... Ja, genau. Mhm. Stimmt, das... Ich habe auf meine Tochter aufgepasst wie ein Schießhund, dass der sowas nicht wieder... Sie hat ja keine Geschwister, aber jetzt hätte ich auch anderweitig irgendwie mal was passieren können. Mhm. Ist das für dich eigentlich, wenn deine Tochter so darüber spricht, ist das für dich unangenehm, weil sie dann immer wieder vielleicht alte Wunden aufreißt? Nein, das ist mir nicht unangenehm. Ich kann heute da ganz locker drüber sprechen. Mhm. Hast du denn je eine Therapie mal gemacht wegen dieser? Ja, ich habe meine Therapie angefangen und das war so ein alter Professor und der hat mich immer nur zum Weinen gebracht. Der hat mir jede Stunde nur immer gesagt, ja, wie war das denn und war das schön und warst du da stolz drauf und hast du da was empfunden und immer wieder und immer wieder. Und ich bin dann jedes Mal, ich weiß nicht, wie oft ich da war, 20 Mal vielleicht, ich bin heulend aus der Praxis rausgelaufen und habe immer nur gedacht, wie kann der Mann dich so weinend gehen lassen? Mhm. Der weiß ja gar nicht, ob du dich fürs nächste Auto schmeißt. Wie alt warst du da? Da war ich 40 vielleicht. 40. Wie würdest du denn das beschreiben, wie es dir heute seelisch geht? Ja, das belastet mich eigentlich nicht so sehr. Vielmehr belastet mich, dass ich alleine lebe, dass ich alleine bin. Weil du deinen Partner verloren hast. Ja, ich war jetzt über 40 Jahre verheiratet. Mein Mann ist vor 4 Jahren ganz elend gestorben und ich bin halt alleine. Und das große Lücke in dein Leben gerissen. Furchtbar. Aber gestern hast du dich erinnert eben an deinen Bruder und unser Thema hieß ja, ich habe vergeben und hast dich dann dazu gemeldet. Monika, ich möchte dir gerne dennoch auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Es geht ja nicht so gut im Moment, sagst du, dann könnt ihr vielleicht im Hintergrund mal ein bisschen beraten, was du tun könntest. Ja, können wir machen. Ja, ich möchte es dir nicht aufreden, wenn du es nicht möchtest. Ja, doch. Ja? Das ist der Peter vielleicht, heute, ne? Vielleicht kann er mir helfen in der Findung, was habe ich selber an Schuld auf mich geladen damals. Das möchte ich wissen. Bin ich selber schuld gewesen? Nein, da bist du nicht selbst schuld gewesen. Das fragen sich traurigerweise immer alle Opfer von sexueller Gewalt, Monika. Warum? Du warst ein Kind. Was solltest du, sechsjähriges Mädchen, denn machen? Du wusstest doch überhaupt nicht, was da auf dich zukam. Der hat doch Gewalt ausgeübt über dich. Ja, aber ich habe doch schon mal mitgemacht. Ja, aber... Ich frage mich, warum bin ich denn nicht weggelaufen, habe ich das keinem gesagt. Weil du nicht das Wissen und das Selbstbewusstsein eines erwachsenen Menschen hattest. Das stimmt natürlich. Da trägst du überhaupt keine Schuld. Es trägt nur dein Bruder die Schuld. Du warst so ein kleines Kind, das musst du dir mal vorstellen, 6 Jahre alt. Ja. Und du weißt gar nicht mehr, wie er dich auch eingeschüchtert hat. Vielleicht hat er dir auch gedroht, das hast du vergessen. Ja, das weiß ich nicht. Ja, und du hast dich sicherlich auch geschämt. Ich habe es ja gar schon gesagt, Sexualität war ja ein großes Tabu in der Zeit. Ich habe mich vor meinen Freundinnen und Schulkameraden so furchtbar geschämt. Ich habe immer gedacht, mein Gott, wenn die das wüssten, was sich da abspielt. Ja. Ich habe mich so schmutzig gefühlt. Ja. Deshalb bin ich auch mit meinem Körper nie später klargekommen. Ja. Deshalb hast du stillgehalten. Deshalb hast du alles über dich ergehen lassen, in der Hoffnung, dass es irgendwann vorbei ist. Ja. Aber von Schuld darfst du nie sprechen. Das ist nicht im Geringsten angebracht. Ja, danke. Danke, dass du das sagst. Monika, wir rufen dich mal zurück jetzt nochmal. Ja, okay. Ja, sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Dankeschön, Domian. Tschüss. Und es geht weiter mit Sven. Der ist 34. Hallo Sven. Ja, hallo Domian. Hallo Sven. Um was geht's? Und zwar geht's um meinen Hund Paco. Ja. Den musste ich Sonntag einschläfern lassen nach 15 Jahren. Ah, nach 15 Jahren? 15 Jahre, ja. War es dein treuer Begleiter? Ja. Also vielleicht kann ich es gerade mal so kurz erzählen, wie es war. Also so am Dienstag letzte Woche bin ich nochmal in den Laden gegangen, weil ich ja wusste schon, dass er halt alt ist und dass es nicht mehr allzu lang gehen kann. Du bist ja in einen Laden gegangen? Was für ein Laden? Ja, so ein Fressnapf da, so eine Ach so. Kette da für Hundenahrung. Mhm. Und da habe ich halt alles Mögliche gekauft nochmal für ihn, weil ich nochmal so das Leben nochmal so richtig schön machen wollte, halt zum Abschied sozusagen. Was war es denn überhaupt für eine Rasse? Es war so ein Husky-Mischling. Ah ja. Und ich habe halt alles Mögliche Leckerli gekauft und was weiß ich was alles. Und habe ihm das halt gegeben und irgendwie hatte das nicht so ganz vertragen, hat sich halt dann übergeben müssen, Durchfall gehabt und alles. Und dann bin ich halt am Mittwoch dann in die Tierklinik gefahren mit ihm. Und dann habe ich ihn nochmal röntgen lassen, obwohl ich das eigentlich, wollte ich gar nichts mehr machen lassen groß, weil ich ihm das eigentlich ersparen wollte, den ganzen Stress und alles. Mhm. Ich habe dann halt gesagt, ja, vielleicht ist nur an dem Leckerli oder Futter oder was weiß ich. Mhm. Haben sie ihn geröntgt und ein Blutbild gemacht. Und ja, da haben sie halt dann gesehen, dass die Leber irgendwie vergrößert war. Mhm. Und dann habe ich ihn nochmal mit nach Hause genommen. Und dann wurde es aber schlimmer. Dann Samstag bin ich dann nochmal in die Klinik. Mhm. Und da haben sie mir halt eben schon gesagt, also dass es mit der Leber halt, dass die kaputt ist. Ah ja. Mhm. Und dann habe ich ihn halt nochmal mit nach Hause genommen. So. Mhm. Und am Sonntag morgen bin ich dann aufgewacht und ging es ihm halt ganz schlecht, war ganz schwach und mhm. die Augen waren schon so gelb, also das Weiße im Auge, das war schon so richtig gelb. Ja. Und dann bin ich halt in die Tierklinik und dann habe ich ihn erlöst. Du warst dann dabei? Ja. Mhm. Wie hast du das empfunden? Das war schon heftig. Was für eine Bedeutung hatte dieser Hund für dich? Ach, eigentlich alles. Hört sich vielleicht blöd an, aber das war schon mein Ein und Alles. 15 Jahre ist ja auch eine sehr lange Zeit. Mhm. Eine sehr lange Zeit. Mhm. War immer bei dir? Immer, ja. Mhm. Hast du ihn dann dagelassen in der Klinik? Ja, ich habe das schon vorher alles abgeklärt. Mit so einem, da gibt es so einen Tierfriedhof hier bei uns. Mhm. Da habe ich schon so eine Grabreservierung gemacht, schon vor 3-4 Monaten. Weil es ihm da auch schon ziemlich schlecht immer wieder ging. Ja, mhm. also was heißt schlecht eigentlich nicht, aber ich wusste halt, er ist 15 und es ging eigentlich alles. Also er war nur halt ein bisschen langsam beim Spazierengehen und so. Mhm. Dann habe ich halt immer dann mit Leckerlis immer ihn so ein bisschen gelockt und dann ging das schon alles. Aber also wird er auf diesen Tierfriedhof, wird er beigesetzt oder ist schon beigesetzt? Nee, morgen um 14 Uhr. Mhm. Wie geht denn das? Das habe ich noch nie gesehen. Wie geht sowas, wenn ein Tier beim Tierfriedhof beigesetzt wird? Wer macht das? Das ist so ein Bestatter, der Herr Groß. Ja, den Namen müssen wir jetzt nicht nennen. Also es gibt tatsächlich Tierbestattungsunternehmen. Ja. Ach. Und ich habe halt eben durch einen guten Freund von mir, der hat auch seine Hündin verloren vor 2 Jahren. Mhm. Und die sind sozusagen zusammen aufgewachsen, die Hunde. Mhm. Und da war ich halt dabei und habe das alles so mitbekommen. Mhm. Und dann habe ich mir auch gedacht, so das ist dieses Ungewisse, wenn ich ihn jetzt dort lassen müsste, was dann damit passiert. Mhm. Und da das dann alles so schön war. Wie geht denn das? Kommt der Hund auch in einen Sarg? Ja, ja. Kriegt er so einen richtigen Holzsarg. Den hast du schon ausgewählt? Nee, ich habe ihn nur gefragt, ob er einen hat. In der Größe ungefähr, und dann hat er gesagt, ja. Und dann wird er da in ein Grab beigesetzt und... Ja, da kommt er dann morgen dann da rein. Ja, das ist traurig. Ich hab keinen Hund, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich erahne das. Das verstehen viele Leute nicht so wirklich. Ja, ich glaube, alle, die ein Tier haben, verstehen das. Ja, so nah, ja, das glaube ich schon. Glaubst du, als du da in die Tierklinik gefahren bist am Sonntag, dass er das ahnte, was da auf ihn zukommt? Ich nehme es an, ja. Mhm. Er war auch ganz ruhig, sage ich jetzt mal. Okay, er hatte auch wenig Kraft wahrscheinlich. Mhm. Aber normalerweise hat er immer ein bisschen Panik gehabt beim Tierarzt. Aber der war ganz ruhig und ist da gestanden. Mhm. So. Hat alles über sich ergehen lassen. Trotz aller Traurigkeit war es dann ja auch eine Erlösung für den Hund. Ja, so muss man es sehen. Ja. So muss man es sehen. Es ist natürlich ein wenig tröstlich, aber man muss das auch sehen, sagen wir es so. Ja. Ja, Sven, das tut mir sehr leid. Dankeschön. Das ist dann morgen auch kein schöner Tag. Und nee, ich wirklich, dann muss ich das nochmal, dann kommt das alles nochmal hoch, aber... Genau. Und dann, lass erstmal die Zeit vergehen und vielleicht irgendwann kannst du ja, ist das ein Thema, vielleicht einen neuen Hund, aber nicht im Moment. Nee, auf keinen Fall. Nee, ich denke, ich will keinen mehr. Vielleicht mal, wenn eben 1-2 Jahre vergangen sind oder so, ich weiß es nicht, aber im Moment auf keinen Fall. Alles Gute, Sven. Ich danke dir, gell, Domir? Gerne. Und schöne Weihnachten. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Ja, ciao. Danke, ciao. Und hier ist die Anissa, stimmt das? Ja. Anissa, hallo. 23. Guten Morgen, Anissa. Guten Morgen. Anissa, um was geht's bei dir? Also es geht darum, dass ich von meinem Mathelehrer sexuell belästigt werde. Oha. Von deinem Mathelehrer? Ja. Du bist 23 und bist... Wir kommen ein bisschen alt für normale Schule, oder? Nein, ich ist Lernerzieherin und da ist halt auch das Schwerpunkt so. Mathe. Ach so. Also ist ein Fach und ich stehe halt auf einer schlechten Note. Und deswegen musste ich auch zum Direktor und der Mathelehrer hat halt angeboten, dass er mir Nachhilfe gibt. Und mein Direktor hat halt gesagt, er besteht da drauf, dass ich das mache. Und ich habe dann halt natürlich eingewilligt, weil ich das halt voll freundlich fand. Und das Erste, was mich schockiert hat, dass ich zu Hause, also bei ihm zu Hause, die Mathe-Nachhilfe machen muss. Habe mir aber dann halt nichts dabei gedacht und das hat dann halt langsam angefangen. Bei der Begrüßung, dass er mir einen Po gefasst hat. Und schon direkt bei der ersten Begrüßung? Ja. Wie oft warst du bisher da? Oh Gott, wie lange haben wir jetzt schon? Also mindestens 20 Mal. So oft schon? Und er hat dir beim ersten Mal schon einen Po gefasst? Und, ja. Und trotzdem bist du dann immer wieder hingegangen? Ja, weil das ist halt, meine Ausbildung ist halt total wichtig und er hat halt auch, ich habe ihn ja auch darauf angesprochen, als mir das aufgefallen ist, dass es immer häufiger ist. Und am Anfang habe ich gedacht, das kann ja passieren oder so unfreiwillig. Was sagt er denn? Er hat gesagt, ja, ich soll es mir halt überlegen. Es wäre meine letzte Chance, halt auf eine bessere Note zu kommen. Und wenn ich mich halt weigere, dann gibt er mir auch keine bessere Note. Ah, also und er so wird ein, dann auch. So ein Lump ist das. Ja, und er wird dann halt auch dem Direktor sagen, dass ich halt nicht. Ja, arbeitswillig bin, halt in dem Bereich Mathe. Was für ein hinterhältiger Kerl. Wie weit ist er denn schon gegangen? Ja, dass er mir halt zwischen Beine fest oder an die Brust oder mir auch oft sagt, also während wir Mathe machen, dass er sagt, oh, ich würde jetzt gern halt sexuelle Dinge mit dir machen. Das, und, das sagt er. Ja. Es ist aber noch nicht so weit gekommen, dass er dich gedrängt hat und sagt, jetzt legen wir mal die Mathe-Sachen zur Seite und jetzt machen wir erstmal das noch nicht. Nein, weil ich ja da, ich reagiere halt ziemlich abweisend natürlich. Und es war jetzt auch letzten Freitag, dass er das gesagt hat mit dem Direktor. Also da habe ich erstmal den Mut gehabt, ihn anzusprechen. Anissa, ich will dir mal gleich ganz offen sagen, sowas darf man sich nie und nimmer gefallen lassen. Nie und nimmer. Das ist ein richtig hinterhältiger Kerl ist das. Wie alt ist der? Ich schätze mal über die 50, also schon älter. Semester. Ja. Ja. Und das Problem ist, dass ich morgen halt wieder Nachhilfe bei ihm habe. Ja. Und ich halt jetzt nicht weiß, wie ich reagieren soll, was ich sagen soll. Weil ich weiß halt nicht, ob die Lehrer mir das glauben. Weil ich halt wirklich auf einer schlechten Note stehe und dass die vielleicht denken, dass ich eine Ausrede suche. Ja, weil er ist auch gut angesehen an der Schule. Davon darf man sich nicht bluffen lassen. Ich würde dir raten, da morgen nicht hinzugehen, sondern sofort das Gespräch mit dem Direktor zu suchen. Dann hat er erstmal ein großes Problem. Wir werden dich auch gleich noch beraten, dass du auch noch eine Beratung an deine Seite bekommst. Das darf man sich nicht gefallen lassen. Das darf man sich nicht gefallen lassen. Ja, das war aber immer leichter gesagt. Ne? Ja, ich weiß, du hast Angst um deine Ausbildung und du möchtest gerne deine Ausbildung hinkriegen. Das ist für dich wichtig. Ja, ist aber auch total peinlich. Weil wenn das rauskommt, dann das verbreitet sich ja schneller, wie man denkt. Auch wenn Lehrer sagen, die sagen nichts. Dann irgendwann weiß es jeder Lehrer und Anissa, das ist vielleicht nicht, das heißt es dann, dass ich das wollte. Nein, oder? Nein. Das ist immer die Angst oder das ist auch die Angst, die schüren die Täter. Das, die damit kalkulieren, die Täter, dass ihr Mädels, wenn es geht ja meistens um Mädchen, dass ihr diese Angst habt. Peinlich ist es für ihn, nicht für dich. Peinlich ist es für ihn. Und er riskiert alles im Moment, wenn er sowas macht. Er riskiert seinen Job, er riskiert seine Pension, er riskiert alles. Und ich finde, ja, dass man so. Ich habe halt Angst, dass die Schüler das mitkriegen. Und dann geht es ja, weil die fragen sich ja dann, ja, wie lange geht denn das schon? Und wir haben den ja auch noch in einem anderen Fach. Und in dem Fach bin ich halt gut, weil es einfach meine Stärke ist. Und das, nicht, dass die Lehrer dann. Ich habe halt einfach Angst, dass es dann so hingestellt wird, dass ich halt mir schon Noten erarbeitet habe dadurch. Und jetzt, dass es mir zu viel wird und dass ich jetzt halt. Das jetzt einfach als. Sagen wir mal so, Anissa, du hättest vielleicht schon früher reagieren sollen, das finde ich schon auch. Aber lieber jetzt als gar nicht. Und das ist ja noch nichts, es ist ja noch kein richtiger sexueller Akt geschehen. Da hast du dich ja gewehrt und rausgewunden bisher, wie du gerade erzählt hast. Ja. Aber das Maß ist jetzt voll. Ich merke ja, dass du hast ja richtig Angst, da morgen hinzugehen. Ja, also mir ist auch, ich zitter auch und es ist auch halt immer Überwindung und allein wenn ich ihn schon sehe, ich könnte ihn schlagen. Ja. Aber dann auch immer die Schauspielerei, dass er dann auch immer extra freundlich ist zu mir. Mhm. Kannst du denn dann überhaupt noch Mathematik lernen, wenn du da immer in Angst bei dem sitzt? Nein. Das glaube ich. Da ist man da gar nicht offen dann für Mathematik und für Lernstoff. Das ist es. Also er hilft mir überhaupt nicht. Es macht alles noch viel schlimmer. Hast du denn mit irgendjemandem jetzt schon darüber gesprochen? Nein. Das heißt mit uns jetzt zum ersten Mal? Ja. Mhm. Also Anissa, nochmal der klare Rat von meiner Seite, morgen nicht dahin zu gehen. Jetzt werden wir dich nochmal anrufen, das heißt mein Psychologe ruft dich an. Und dann werden wir im Hintergrund genau beraten, was das Beste für dich ist, wie du dich dann weiter verhalten sollst. Okay? Also wir lassen dich jetzt nicht alleine, du legst auf und wirst dann in ein paar Minuten von Peter, so heißt mein Psychologe heute Nacht, angerufen. Okay? Okay. So machen wir es, liebe Anissa. Du legst auf und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Stefan Weitershagen. Morgen sind wir wieder da. Das ist die letzte Sendung vor unserer Weihnachtspause. Morgen dann auch wieder mit einer freien und offenen Themennacht. Nochmal der Hinweis, wenn ihr interessiert seid an dem Spendenkonto für die beiden Jungs, die den Vater, die Stiefmutter und die Schwester verloren haben hier in Brühl bei dem Haus, bei der Hausexplosion, meldet uns. Wir geben die Kontonummer sehr gerne weiter. Schönen Gruß an alle Autofahrer und kommt gut durch die Nacht. Bis morgen. Tschüss.